macht heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. 1. September 1939. Reichskanzler Adolf Hitler gibt den Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen bekannt. Der Zweite Weltkrieg beginnt, zunächst als europäischer Krieg, der sich dann 1941-42 zum Weltkrieg ausweitet. Es ist gänzlich unwichtig, ob wir leben, aber notwendig ist es, dass unser Volk lebt, dass Deutschland lebt, hatte Hitler an diesem 1. September im Reichstag gesagt und versichert, ein November 1918 wird sich niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen. 1918, die Kapitulation des Kaiserreichs, das ist der Ausgangspunkt von unserem Hörpanorama Geschichte im Rahmen des Südwestfunk-Sonderprogramms Radiokultur, Kulturradio. Das Hörpanorama Geschichte besteht somit aus Ausschnitten aus Sendungen, die in den vergangenen Jahren in diesen Sendereien ausgestrahlt worden sind. Originalton-Dokumentation, Essays, politische Buchrezensionen, Zeitgenossen und Zeitgespräche. Sendungen aus unserem Archiv, eine Geschichte zum Zuhören. So begann es im Jahre des Herrn 1914, schien des Wohlstands kein Ende und mehr Wert lohnte die Herren in solchem Überfluss, dass sie sprachen, unsere Kräfte erlahmen. Und es sprach das Militär, man achtet uns nicht mehr. Und es sprach die Geistlichkeit, Amen. So zogen wir mit der eisernen Ration um den Stahlbad, um Wohlstand zu gesunden. So zogen wir von der Mordkommission zum Erschießen tauglich befunden. So zogen wir durch das Brandenburger Tor mit Haubitzen, mit Tanz und Granaten. So zogen aus allen Winkeln von Europa hervor Soldaten, Soldaten, Soldaten. So stammte ein Irrteil im gleichen Schritt und Tritt und wir zogen solchen Mord und Hunger mit uns mit. In der Schönen, in der Neuen, in der Schönen, in der Neuen, in der Schönen, in der Neuen, grauen Feld-Uniform. Da jammerten die Bürger, wir gaben Gold für Eisen. Aber die Herren antworteten, Gott wird es tausendfach vergelten und die Feinde es zurückzahlen, milliardenfach. Da weinten alle Mütter, unsere Männer sind erschossen, unsere Kinder sterben unterernährt. Aber die Herren antworteten, wir liefern. Da begehrte das Volk auf, wie lange noch? Und der Kaiser antwortete, bis Gott mir den Endsieg beschert. So zogen wir Helden auf das Frontschweinland in die Siegfriedstellung ein. Des Kaisers Rock verwanzt und die Lungen Gas verbrannt. Und die Krüppel gruben ihre Kameraden ein. So zogen wir herrlichen Zeiten entgegen, um 3 Millionen Tote in das Massengrab zu legen. In der Schönen, in der Neuen, grauen Felduniform. Schönen, grauen Felduniform. Thank you. Aber im Jahre des Heils 1918 geschah es, dass die Generäle sprachen, die Partie ist verloren. Da liefen die Bürger zum Feind und bettelten Frieden, denn das Heer revoltierte, die Matrosen, das ganze Volk schrie, Heer mit den Schuldigen. Aber die Herren sprachen und antworteten nicht mehr. In dieser Kantate von Krieg, Frieden und Inflation von Walter Mehring, einer satirisch-grimmigen Bilanz des Ersten Weltkriegs, sind zugleich die Hypotheken angesprochen, unter denen die Republik von Weimar von Anfang an zu leiden hatte. Mit der Novemberrevolution von 1918 war zwar das wilhelminische Herrschaftssystem beseitigt worden, nicht aber die alte Herrschaftsklasse, die ostelbischen Junker und Großagrarier, die Großindustriellen und Berufsoffiziere, die sozialen und politischen Eliten. Die Bewegung der Arbeiter- und Soldatenräte hatte sich nicht auf Reichsebene durchsetzen können. Auch deshalb nicht, weil die politische Vertretung der Arbeiterschaft gespalten war. In die SPD der Mehrheitssozialdemokratie und in die USPD, aus der 1919 die KPD hervorging. Die Mehrheitssozialdemokraten hatten den Rätegedanken zurückgewiesen und sich mit den Ordnungskräften des Kaiserreichs verbündet, mit dem Ziel einer sozialgerechten parlamentarischen Demokratie. Es war daher auch eine Selbsttäuschung, als Philipp Scheidemann von der SPD am 9. November 1918 die Republik mit den Worten ausrief, das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Warum die SPD, die nach den Wahlen zur Weimarer Nationalversammlung im Januar 1919 zusammen mit der Deutschen Demokratischen Partei und mit dem Zentrum die erste Weimarer Koalition bildete und mit Ebert den ersten Reichspräsidenten stellte, die historische Chance einer radikalen sozialen und politischen Revolution nicht wahrgenommen hat, dazu der Freiburger Historiker Heinrich August Winkler in einem Südwestfunk-Zeitgespräch. Das ist eine ganz zentrale Frage. Ich glaube, der Handlungsspielraum der sozialdemokratischen Volksbeauftragten um Friedrich Ebert war nach dem 9. November 1918 größer, als diese Volksbeauftragten wahrhaben wollten, aber dieser Handlungsspielraum war zugleich deutlich begrenzt. Wenn ich mit dem ersten Punkt anfangen darf. Die Revolution in Deutschland 1918-19 war die erste Revolution in einer hochindustrialisierten Gesellschaft. So etwas hatte es noch nie gegeben. Alle demokratischen Revolutionen, die englische, die amerikanische, die französische, wenn wir sie so nennen wollen, hatten vor der industriellen Revolution stattgefunden. In einer Zeit, in der es relativ leicht war, die alten Machthaber auszuwechseln. Aber seit der industriellen Revolution waren die Abhängigkeiten vom Staat enorm gewachsen. Die Bürger erwarteten die Fortsetzung der alltäglichen Dienstleistungen des Staates und der Kommunen, und ein radikaler Bruch mit dem bestehenden Staat war unter diesen Voraussetzungen ungeheuer schwer geworden. Es gab einen Bedarf an administrativer und sozialer Kontinuität. Das wussten nicht nur Friedrich Ebert und seine Freunde, das wussten auch ihre Anhänger. Und auf diesem Bedürfnis baut das hohe Maß an Kontinuität auf, die Notwendigkeit einer begrenzten Zusammenarbeit mit den Trägern des alten Staates, den Beamten, sogar den Militärs, die man für die Demobilmachung brauchte, auch den Unternehmern. Insofern war der Handlungsspielraum begrenzt. Man konnte Deutschland nicht in ein Chaos stürzen, das wäre unverantwortlich gewesen. Und infolgedessen muss man also diese Grenze sehr deutlich sehen. Auf der anderen Seite haben Ebert und seine Freunde wohl etwas vergessen, was eine Erfahrung der europäischen Geschichte ist, nämlich, dass ein parlamentarisches Regime nicht allein mit parlamentarischen Mitteln verwirklicht werden kann, wenn man in einer obrigkeitsstaatlichen Umgebung lebt. Ich meine also, trotz des Bedarfs an Kontinuität wäre es möglich gewesen, durch eine begrenzte Auswechslung des monarchistischen Personals in Reichswehr und hohem Beamtentum, auch durch einen Bruch mit den reaktionärsten Teilen des Unternehmertums und der Großgrundbesitzer, eine gewisse Vorentscheidung für eine sozial gefestigte parlamentarische Demokratie zu schaffen. Diese Chance ist versäumt worden. Sie ist versäumt worden wegen der Überschätzung des Kontinuitätsbedarfs, zum Teil auch wegen der erfolgten Teildemokratisierung. Man hatte ja das allgemeine Wahlrecht und wollte nicht den Eindruck erwecken, als nehme man bereits errungene Freiheiten zurück. Und dazu kam der Glaube als letzter Punkt, dass der Sozialismus eben in dieser schwierigen Krisensituation nicht aus dem Stand verwirklicht werden könne und dass man durch sozialistische Experimente sich vielleicht selbst vor der Geschichte blamieren könne. Daher das Abwarten, bis eine Nationalversammlung gewählt war. Und als sie gewählt war, stellte sich heraus, dass es keine sozialistische Mehrheit gab. Und da war es zu spät für einige der Reformen, von denen ich glaube, dass sie Weimar stabiler gemacht hätten. Der Erste Weltkrieg war prägend gewesen für viele der damals jungen Generationen. Auf unterschiedliche Weise. Ausschnitte aus Zeitgenossensendungen. Zunächst Walter Fabian, Jahrgang 1902, zunächst SPD, dann SAP-Mitglied, 1933 Emigration, nach dem Zweiten Weltkrieg Chefredakteur der gewerkschaftlichen Monatshefte. Danach Fritz Senger, 1901 geboren, gestorben 1984, einer der Mitgestalter des Godesberger Programms der SPD und erster Chefredakteur der Nachrichtenagentur dpa. Zunächst also Walter Fabian. Am stärksten geprägt hat mich der Erste Weltkrieg. Ich war allerdings, als der Krieg ausbrach, erst 12 Jahre alt und habe dieses Ereignis empfunden, wie ein 12-jähriger Junge das empfindet. Das heißt ziemlich patriotisch. Diese patriotische Einstellung oder damals konnte man auch weitgehend von nationalistischer Einstellung der Masse der deutschen Bevölkerung sprechen, der hat sich allerdings bei mir recht früh überholt. Ungefähr seit dem Jahre 1916 habe ich vor allen Dingen die Schrecken des Krieges erkannt, sodass meine politische Tätigkeit, die sehr früh mit 16, 17 Jahren nach 1918 dann in bescheidenem Umfang anfing, zunächst sehr stark eine pazifistische und antimilitaristische war. Und im Übrigen habe ich in meinem ganzen Leben, war und bin Sozialist, den Sozialismus und den Frieden als zwei untrennbare Forderungen und Losungen und Ideen angesehen und vertreten. Hatten Sie Vorbilder? Ja, natürlich. Ich habe zunächst sozusagen literarische Vorbilder. Meine Eltern hatten eine relativ große und sehr wertvolle Bibliothek, die in meiner Entwicklung eine große Rolle gespielt hat. Ich habe als Gymnasiast sehr, sehr viel gelesen und in dem Bücherschrank meiner Eltern standen nicht nur die Werke von Gerhard Hauptmann und von Ibsen, die mich sehr stark gesellschaftspolitisch und natürlich auch vom Dichterischen her interessierten, sondern zum Beispiel auch von August Bebel aus meinem Leben und die wichtigsten Aufsätze und Reden von Ferdinand Lassalle. Und das habe ich so mit 16, 17 Jahren spätestens gelesen und das hat mich beeinflusst. Spätere Vorbilder, wenn Sie so wollen, aus sozialistischen Kreisen, der österreichische Marxist Max Adler, den ich oft gehört habe und dessen Schriften ich gelesen habe, den ich auch persönlich gekannt habe, auch Otto Bauer. Und durch ihr Märtyrertum und durch ihre ganze Haltung im Ersten Weltkrieg, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Der Tag, der 15. Januar 1919, an dem man die Ermordung dieser beiden idealistischen Menschen erfuhr, ist mir unvergesslich. Am 15. Januar 1919 bin ich in die Schule gegangen und erfahren habe ich es, als ich nach Hause kam und meine Mutter weinend vorfand, was ich sehr, sehr selten erlebt habe bei ihr, und sie mir das sagte: Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sind ermordet. Wir erlebten damals den Zusammenbruch des Kaiserreiches, der Kaiser ging, das alles erregte uns jungen Menschen und wir diskutierten sehr viel. In meiner Klasse war ein Mitschüler, Kurt Bauer, der Sohn eines Gewerkschaftssekretärs in Stettin vom Metallarbeiterverband. Kurt Bauer war besonders gut informiert und besonders rege in der Diskussion. Und so haben wir über politische Fragen diskutiert, so kamen wir auf die soziale Situation, auf die Wünsche, Hoffnungen, die damals 1918, 1919 aufblühten. Am 1. April 1920 trat ich in die SPD ein. Warum in die SPD? Aus diesen sozialen Gründen. Ich kann auch ruhig sagen, für mich auch aus einem anderen Grunde. Ich kam einfach von der Bergpredigt her, wie Kurt Schumacher das später mal formuliert hat, an die SPD heran. Ich kann nicht begreifen, und viele Jugendliche, die damals mit mir zusammen waren, haben nie begreifen können, den Unterschied zwischen Wort und Tat. Wir lernten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und wir schlugen einander tot. Und erschossen einander und wussten gar nicht, wen wir da vor uns hatten im Kriege, auf den wir schossen, oder ich habe nicht zu schießen brauchen. Aber viele andere, die das eben getan hatten, erzählten uns davon, waren erregt, wir erregten uns mit und wir fragten uns, muss das sein, kann das nicht geändert werden? So kam ich in die Sozialdemokratische Partei, die eine Partei war, die den Frieden wollte. Und wir hofften also, dort ist der richtige Weg. Eine entgegengesetzte politische Karriere schlug der 1905 geborene Albert Speer ein, der 1931 Mitglied der NSDAP wurde, später Hitlers Größenwahnarchitekt und 1942 Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion. Im wichtigsten Einschnitt meines jugendlichen Lebens war der verlorene Krieg, die Revolution von 1918 und die Inflation. Wenn auch mein Vater ein vermögender Mann war, so haben diese Bedrückungen mich stark beeinflusst. Ich glaube, dass vieles, was ich später tat, auch mein Eintritt in die Partei Hitlers, auf diese Eindrücke zurückzuführen war. Ich war weder durch die Schule noch durch das Elternhaus politisch erzogen. Es gehörte damals in gewissem Sinne nicht zum guten Tone, in der Familie Politik zu erwähnen. Ebenso zeigte die Schule Mängel, indem man im Unterricht sich darauf beschränkte, klassische Themen zu behandeln. Man scheute also damals davor zurück, die Schüler mit politischen Themen oder mit sozialen Problemen zu konfrontieren. Infolgedessen war ich, ohne dass ich das als Entschuldigung anführen möchte, sondern eher als eine Erklärung für viele Menschen, die damals Hitler folgten, nicht darauf präpariert, einen politischen Einfluss, der mir begegnete und der stark war, mit analytischen Methoden zu begegnen. In den Anfangsjahren war die Weimarer Republik von schweren innenpolitischen Kämpfen erschüttert worden. Die politische Rechte, die sich mit dem Vertrag von Versailles nicht abfinden wollte, die Weimarer Politiker als Erfüllungspolitiker diffamierte und mit der Dolchstoßlegende, mit der zuerst von Hindenburg und Ludendorff in die Welt gesetzten Legende, die deutschen Truppen seien nicht im Felde, sondern durch den Verrat der Heimat besiegt worden, das innenpolitische Klima vergiftete. Diese Rechte war sich mit der extremen Linken einig in der Ablehnung der Republik. Der Spartakusaufstand, der Kapp-Putsch, politische Morde an Erzberger und Rathenau zum Beispiel, erschwerten die Konsolidierung von Weimar. In diesen instabilen Jahren der Republik begann der Aufstieg Adolf Hitlers. In der antisemitischen, deutschvölkischen Rechten, in der Deutschen Arbeiterpartei, die sich 1920 in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei umbenannte und deren Vorsitzender Hitler im Jahre 1921 wurde. Frühe Parteigänger Hitlers waren die Brüder Otto und Gregor Strasser, die als nationale Sozialisten nicht nur auf den Nationalismus, sondern auch auf den Sozialismus Wert legten. Ottos erste Begegnung mit Hitler fand 1920 in Landshut bei seinem Bruder Gregor statt. der damals eine Art Privatarmee unterhielt, das Sturmbataillon Niederbayern. Anwesend war auch Ludendorff, der letzte Generalstabschef der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg. Hitler hatte sich mit Ludendorff in Landshut bei einem Bruder angesagt, um Gregor zu gewinnen, A, sein Freikorps Niederbayern in dem Ludendorff zu unterstellen, in die sogenannte soldatische Front, als auch sich selber als Gauleiter Niederbayern zur Verfügung zu stellen für die Partei. Und da also hat er mich angerufen in Berlin und sagt, du, komm doch her, ich habe dir jemand wichtig, dich mit jemand Wichtigem bekannt zu machen. Sag ich, mit wem ist das? Kann ich nicht sagen, Apparat. Und dann fuhr ich rüber und dann sagte er, also Ludendorff kommt mit einem Herrn Hitler. Das sagte mir gar nicht, ich kannte nicht mal den Namen. Und Ludendorff war mir nur ein Begriff und dann tiefer Respekt, den ich für Ludendorff hatte. Da kam also Ludendorff kam rauf die Treppe von einem unbekannten Herrn, der mir gar keinen Eindruck machte, einen blauen Anzug hatte und farblos war. Nicht sympathisch, nicht unsympathisch. Und dann Gregor stellte vor, man sagte, ja, du weißt, dass Herr Hitler kommt, um mich für die Mitarbeiter in seiner Gruppe zu gewinnen. Ludendorff hat dann erstes Wort ergriffen und sagte, ja, also ich bin dabei, alle nationalen Bewegungen in Deutschland militärisch, damals hatte jede Gruppe ihre eigene Militär gehabt, ne? Auch noch schöne Zeiten, und sagte, also ich möchte auch Ihren Bruder, Sie, Gregor, gewinnen. Für Gregor hat vielleicht, ich weiß nicht, wie viel tausend Mann gehabt oder sowas. Und Sie bekamen dann Streit mit Hitler? Ich gleich im in der ersten Minute. Ich sagte, ja, Hitler ist sehr interessant. Welches ist Ihr Programm? Denn Sie können sich vorstellen, weder mein Bruder noch ich würden uns für etwas interessieren, das nicht klar vorliegt. Ich sagte auch dem, wir besteigen keinen Zug ins Blaue. Wir wollen wissen, wo es hingeht. Und da wurde er wild. Gleich. Wir brauchen kein Programm. Sehen Sie, das typisch intellektuell. Da ging es aber los. Wir brauchen nur den Macht haben. Sagte Hitler, das ist fundamental richtig und falsch. Richtig ist, dass man die Macht braucht, um eine Idee zu verwirklichen. Falsch ist, dass Macht und Idee identisch sind. Ich kann die Macht missbrauchen für die dümmste und schlechteste, ja böseste Idee. Oder es wurde nicht sein. Es kommt nur auf die Macht an. Wir die Macht haben, kommt alles andere von selbst. Dann habe ich gesagt, Herr Hitler, dann hat eigentlich eine weitere Unterhaltung gar keinen Sinn. Denn wir waren ja gerade interessiert, um ihr Programm, nicht nur wirtschaftliches, zu hören, außenpolitisch, wirtschaftlich, kulturell. Dann griff Ludendorff ein, der als sturer Bock, wie ich dachte, eigentlich wenig Verständnis hatte. Er hat gesagt, ja, Herr Hitler, das verstehe ich nicht. Sie haben doch immer die Auffassung vertreten, die ich teile, dass wir gerade politische Soldaten brauchen. Also Soldaten, die für ein politisches Ziel kämpfen. Das Kämpfen und Blutvergießen ist ja nicht der Sinn, auch nicht des Krieges, sondern da muss man auch ein Ziel haben. Und dann lenkte Hitler ein und sagte, ja, das ist natürlich richtig, aber vielleicht wissen Exzellenz gar nicht davon, dass Herr Dr. Schasser erst vor wenigen Tagen ganz auf der linken Seite gegen Sie in Berlin gekämpft hat. Kaputt. Na, wiederum ein Plus für Ludendorff. Also Hitler war seine Gemeinheit. Das hatte gar nichts mit unserer Frage zu tun nach seinem Ziel, dass er sagte, ich hätte gegen Ludendorff gekämpft. Und dann sagte der Ludendorff sehr überlegen. Na, dann kann ich aber nur sagen, dass er politisch weitsichtiger als ich. Denn ich habe die Kappianer nicht erkannt, dass das nur Reaktionäre sind. Und als ich sie erkannte, bin ich im nächsten Flugzeug zurückgefahren. Dann hat der Hitler sofort wieder umgeschwenkt. Sag ich, ja, natürlich, Exzellenz, ich meine ja auch nur, eine Tatsache zu berichten. Und dann sagt der Ludendorff nochmal, also diese Tatsache spricht nur für das politische Kenntnis von Herrn Dr. Schasser. Und wir sprachen noch einiges. Und sag ich, ja, ich habe auch gedacht, so wie Ludendorff, dass sie uns genau erklären können, was wir eigentlich wollen. Dass wir gegen Versailles sind, ist selbstverständlich. Aber wie wollen wir das neue Deutschland aufbauen? Otto Strasser, der mit der Linken gegen den Kapp-Putsch gekämpft hatte, dann aber aus der SPD ausgetreten war, weil ihm deren Sozialisierungsmaßnahmen nicht weit genug gingen, hatte Hitler einige Zeit publizistisch unterstützt, in der Hoffnung, der NSDAP einen linken Stempel aufdrücken zu können. Die Strasser-Brüder wurden jedoch von Hitler ausgespielt. Otto brach 1930 mit der NS-Bewegung, 1933 musste er ins Exil. Gregor, in der Durchbruchsphase der Partei, deren Reichsorganisationsleiter, wurde 1934 während des sogenannten Röhm-Putsches ermordet. Das ist Otto Strassers Hitler-Charakteristik. Wer war Hitler? Wie ich immer sage, Hitler, ein Mann seiner Zeit. Nur so ist er gefährlich. Es geht doch nicht, dass irgendein hergelaufener Österreicher aus Linz hierher kommt und dann plötzlich die Deutschen entflammt, vom Generalfeldmarschall bis zum einfachen Arbeiter. Hitler, ein Kind seiner Zeit, schalten Sie da alles Individuelle aus? Nein, eben auch wieder nicht. Die Sache ist viel zu kompliziert. Er ist natürlich auch eine Persönlichkeit gewesen. Ja. Schauen Sie, Hitlers Größe, wenn Sie so wollen, bestand in drei Dingen. Erstens sein kolossales Einfühlungsvermögen, seine Intuition. Der Hitler war der intuitivste Mensch, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Wenn der hier zwischen uns her ist, vielleicht hockt er, wenn er gerade von der Hölle Urlaub hat, und dann würde er sofort erkennen, worin unsere Schwäche liegt, was jeder eine Schwäche hat. Beim Otto würde er sagen, Weiber. Bei ihm weiß ich nicht so. Also bei jedem erkennt die schwache Stelle. Wie ich immer sage, jeder Mensch ist eine Dalle. Wissen Sie, was eine Dalle ist? Ja. Ein Apfel, an dem er eines Tages faulen wird. Ja. Die Erkennung der Dalle war Hitlers Größe sowohl individuell als politisch international. Die Schwäche, die schwache Stelle. Wo ist die schwache Stelle? Das roch der Hund. Der Mann kam in eine Gesellschaft und hat er gerochen, ob ein Homo ist oder nicht. Den hat er sofort an seiner Dalle gepackt. Und er war, das kommt das Dritte, rücksichtslos entschlossen, das zu benutzen. Also zu jeder Erpressung, zu jeder Hoffnung und Furcht sind die beiden treibenden Kräfte, zu jeder Versprechung und zu jeder Erpressung gleichermaßen. Das Zweite war Hitlers wirklich unmenschlichen Willen und Wille zu machen. Glauben Sie mir, ich habe viele ehrgeizige Menschen kennengelernt und viele Leute, die für 1 Million Mark Mord begehen würden, mit einer vornehmen Formen. Hitler würde alles getan haben, um zur Macht zu kommen. Hitler war ein machtbesessener, machttrunkener Mensch, aber für Adolf Hitler. Die Kämpfe im Inneren um die Festigung der Republik, um die parlamentarische Demokratie, wurden verschärft durch die außenpolitischen Gegensätze zwischen Regierung und Republikgegnern. Große Teile der sozialen Oberschichten und des Bürgertums weigerten sich, den Versailler Vertrag zu akzeptieren. Den Kriegsschuldartikel des Versailler Vertrags lehnten allerdings auch die verfassungstreuen Parteien ab. Hinzu kamen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Reparationsforderungen der Siegermächte heizten die durch die Kriegskosten verursachte Inflation, die weite Teile der Mittelschichten enteigneten und damit der Republik entfremdeten, zusätzlich noch an. Erst durch das Wunder der Rentenmark Mitte der 20er Jahre und durch den Dawes-Plan begann in Deutschland ein wirtschaftlicher Aufschwung, der das Reich wieder in die Weltwirtschaft, in die Weltkonjunktur integrierte, nachdem sich mit dem Rapallo-Vertrag mit der Sowjetunion und mit dem Locarno-Vertrag mit Frankreich auch außenpolitisch eine Stabilisierung der Republik abzuzeichnen begann. Ein Schein von Normalität lag allerdings über den Jahren von 1924 bis 1929. Die verdeckten Strukturschwächen der Weimarer Republik offenbarten sich in der Weltwirtschaftskrise, die am 25. Oktober 1929 mit dem Schwarzen Freitag an der New Yorker Wall Street ihren Anfang nahm. Ein Ausschnitt aus der Welt von heute Sendung, die Schatten des Ernstfalls, die Weltwirtschaftskrise von 1929. Der Börsenkrach vom 25. Oktober 1929 war der berühmte Funke im Pulverfass. Damals endete eine Zeit, die die Zeitgenossen fälschlicherweise als ewige Prosperität bezeichneten. Denn noch niemals hatte es einen so lang anhaltenden Aufschwung in einem Land gegeben wie nach Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Jahre 29 in den USA. Dort waren buchstäblich die Börsengewinne, aber auch die Investitionen der heimischen Wirtschaft, auch die Wachstumsraten in den Himmel geklettert. Dieses alles endete an dem 25. Oktober mit einem hörbaren Donnerschlag. So der Währungsexperte Professor Wilhelm Hankel. Über die Ursachen der Weltwirtschaftskrise gibt es vielerlei Theorien. Einige Wirtschaftswissenschaftler machen die Geldpolitik der USA verantwortlich, andere behaupten, sie sei das Resultat historischer Zufälle gewesen. Wieder andere sehen in ihr den Tiefpunkt von zusammenfallenden Konjunkturzyklen. Der Finanzwissenschaftler Professor Fritz Neumark, in den frühen 20er Jahren im Reichsfinanzministerium tätig, verknüpft zur Erklärung der Krise wirtschaftliche und politische Faktoren. Einmal die amerikanische binnenwirtschaftliche Politik, zum anderen spezifisch politische Ereignisse, zu denen ich auch, aber nicht nur, die Deutschland im Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg auferlegten Reparationen zählen würde. Ich will nicht die Vereinigten Staaten allein verantwortlich machen für diese Politik. In Deutschland hat man auch ähnlich leichtsinnig gehandelt, und zwar dadurch, dass man nach Überwindung der großen Inflationsperiode nach dem Ersten Weltkrieg versucht hat, mit Hilfe von Auslandskapital, das aber kurzfristig ausgeliehen wurde, nicht nur einen gewissen Wiederaufbau, der nach dem Kriege notwendig geworden war, vorzunehmen, sondern auch Bedürfnisse zu befriedigen, die ökonomisch gesehen damals problematisch waren, einschließlich gewisser übersteigerter Lohnforderungen, wie ich zugeben muss, bezogen auf die gleichzeitige Verkürzung der Arbeitszeit. Und dann war daneben psychologisch ungeheuer wichtig das Reparationsproblem. Das Problem der Wiedergutmachungsverpflichtungen, die Deutschland zunächst in unbestimmter Höhe, dann in sehr großer Höhe auferlegt wurden und die faktisch lange Zeit gar nicht von Deutschland bezahlt wurden, sondern bezahlt wurden von den Ländern, die Deutschland Devisen pumpen. Jedenfalls ist nicht zu leugnen, dass die Kombination von ökonomisch leichtfertiger Kreditpolitik auf der einen Seite und der politischen, auch psychologisch wirkenden Belastung durch die Reparationsforderungen der alliierten Sieger andererseits eine Situation geschaffen wurde, die in Verbindung mit dem Zusammenbruch des amerikanischen Booms, der übersteigerten Konjunktur, auch hier einen Zusammenbruch bewirkte. Einer der vehementesten Kämpfer gegen den Schein der Normalität von Weimar war der Publizist Karl von Ossietzky mit seiner Wochenschrift Die Weltbühne, einer Streitschrift gegen Militarismus und Krieg, gegen Klassenjustiz und Faschismus. Ossietzky gehörte zu den ersten Nazi-Gegnern, die nach der Machtübernahme Hitlers verhaftet und ins KZ geworfen wurden. Ossietzky am 28. Februar 1933, einen Tag nach dem Reichstagsbrand. Er kam ins Moor-KZ Esterwegen nahe der holländischen Grenze. In der Welt von Heute-Sendung, der Name, den das Weltgewissen sprach, war seiner, gaben der ehemalige Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, Willi Bleicher, der Publizist Bruno Frey und Robert M.W. Kempner, der spätere stellvertretende Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen, Auskunft über Ossietzky. Hier in dieser grünen Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir ferne jeder Freude hinter Stacheldraht erstaunt. Wir sind immer Soldaten und ziehen nicht den Spaten. In Israel bin ich in den Kreis der Gerechten aufgenommen worden. Diese Auszeichnung trage ich mit Stolz. Mit demselben Stolz

die Notverordnungsregierung, die Sparpolitik des Zentrum-Reichskanzlers Heinrich Brüning konnte die Krise nicht bewältigen, sondern beschleunigte sie nur. Bei den Septemberwahlen von 1930 schnellten die Reichstagssitze der NSDAP von 12 auf 107 Sitze. Nach den kurzen Präsidialkabinetten Franz von Papens und Kurt von Schleichers, der ebenfalls während des Röhmputsches von den Nazis ermordet wurde, ernannte Reichspräsident von Hindenburg Hitler zum Reichskanzler. Über den Zerfall der Weimarer Republik Walter Fabian. Vielleicht ist es bezeichnend, dass in der Weimarer Republik eigentlich die einzelnen Kreise, politischen Kreise, sehr gegeneinander abgegrenzt waren. Das gilt sowohl für das linke Lager, das heißt, es kam praktisch überhaupt kaum vor, dass Sozialdemokraten mit Kommunisten sprachen und umgekehrt. Noch stärker war das zwischen Bürgertum und Sozialdemokratie. Es war geradezu ein Ereignis in meinem Leben, dass ich als Journalist mal zur damaligen Reichswehr in eine Offiziersversammlung eingeladen wurde, wo diese Offiziere, und das beeindruckte mich durchaus, ihre Position einigen Journalisten darlegten und gerade auch mich als einen sehr scharfen Kritiker der Militärpolitik eingeladen hatten. Ich hatte dann auch, als ich in Dresden freier Journalist war, Beziehungen, die immerhin so bis zur Deutschen Volkspartei gingen, teils mit Journalisten, teils mit Politikern. Aber das ganze Klima war eigentlich so, dass man kaum miteinander sprach über die Parteigrenzen hinweg. Dieser Aufbau von Feindbildern und diese Unversöhnlichkeit hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass die Weimarer Republik scheiterte und viel dazu beigetragen zum Aufstieg Hitlers. Ja, das ist ganz richtig. Und da liegt natürlich politisch gesehen die Schuld auf beiden Seiten. Das heißt also auch bei der Kommunistischen Partei und ihrer Politik, ihrer These vom Sozialfaschismus und überhaupt ihrer These, dass die Sozialdemokraten im Grunde der Hauptfeind seien. Kann man überhaupt diese Schuldfrage klären? Wer hat den Aufstieg der Nationalsozialisten sozusagen verursacht? Natürlich kann man sie nicht einseitig klären, sonst sind alle daran beteiligt. Ich meine, dass der entscheidende Anfang schon bei der Geburt der Weimarer Republik liegt, eben bei dem Verzicht darauf, die Voraussetzungen des staatlichen Lebens zu ändern, also mindestens die sehr starke Stellung der Schwerindustrie und zum Teil auch noch der Großagrarier zu beschränken, dann der Verzicht darauf, das Militär, das ja zahlenmäßig begrenzt war, in die eigene Hand zu bekommen oder jedenfalls also politisch zu führen und nicht den alten kaiserlichen Generälen zu überlassen. Ich sehe dann ein großes Versäumnis in den Tagen nach dem Kapputsch. Der Kapputsch wurde ja im März 1920 sehr schnell erledigt, aber danach änderte sich nichts. Damals wäre noch eine Chance gewesen, nach meiner Meinung, eine entschlossenere Politik zu treiben, aber es wurden nur einige Personen ausgewechselt und sonst blieb es beim Alten. Später spielte natürlich die völlige Verfeindung zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten eine Rolle. Dann auch die völlige Unentschlossenheit der sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Führung gegen den aufkommenden Nationalsozialismus sich zu verteidigen. Dann natürlich durch die Massenarbeitslosigkeit, dann durch den Kampf gegen den Versailler Friedensvertrag. Es mag auch der latente Antisemitismus in weiten Kreisen des deutschen Volkes eine Rolle gespielt haben, der ja dann auf so furchtbare Weise durch die Nationalsozialisten aktiviert wurde. Ja, es war die Anziehungskraft einer sehr militanten und sehr geschickt geführten Bewegung, die dann zuerst aus dem kleinen verarmten Mittelstand und später auch aus der Arbeiterschaft zu einer Massenbewegung wurde, zum Teil aus durchaus materiellen Erwägungen, weil die Leute, die in die SA eintraten, doch eine kleine Unterstützung und auch eine Beschäftigung hatten. Man muss ja immer wieder erinnern, dass es 6 Millionen Arbeitslose gab und davon ein sehr großer Teil Jugendliche, die überhaupt nicht ins Arbeitsleben hineinkamen. Warum und woran ging die Weimarer Republik zugrunde? Fragen, die seit 3 Jahrzehnten im Mittelpunkt der historischen Forschung stehen. Die Bilanz des bisherigen Forscherfleißes lässt sich sehen. Viele gescheite Bücher liegen vor, die einandergereiht gleich mehrere Dutzend Regalmeter füllen. Leider findet die Diskussion über den Zerfallprozess der Weimarer Republik fast völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es wäre aber wünschenswert, wenn die Deutschen mehr darüber wüssten. Bonn ist zwar nicht Weimar, wie der Publizist René Allemann in den 50er Jahren feststellte, aber ist es unter den gegebenen Verhältnissen nicht möglich, dass sich das ändert? Noch haben die Politiker die Wirtschaftskrise einigermaßen fest im Griff. Wie wird aber die Bonner Demokratie auf steigende Arbeitslosenzahlen reagieren? Und wie auf soziale Unruhen, wenn die Krise sich weiter verschärft? Wird sich dann die Demokratie noch behaupten können? Oder wird die Bonner Schönwetterdemokratie, wie Pessimisten glauben, durch eine autoritäre Staatsreform abgelöst? Es ist an der Zeit, in der Geschichte zu blättern, um sich Rat einzuholen. Die Geschichte vom Niedergang der Weimarer Republik bietet sich da geradezu an. So der Historiker und Publizist Klaus-Jörg Ruhl in einer Sendung des Politischen Buchs, in einer Besprechung von Hagen Schulzes Buch Weimar, Deutschland von 1917 bis 1933, erschienen im Verlag Severin und Siedler. Mit Hagen Schulz ist ohne Zweifel ein kompetenter Autor gefunden worden. Unter den jüngeren Historikern ist er der beste Kenner der Weimarer Republik. Seine große Biografie über den sozialdemokratischen Politiker und langjährigen preußischen Ministerpräsident Otto Braun ist nicht nur in Historikerkreisen auf Anerkennung gestoßen. Sein Buch über Weimar hebt sich wohltuend aus der Masse der wissenschaftlichen Darstellung ab. Da ist zunächst einmal die schöne äußere Form mit den zahlreichen Abbildungen, Diagrammen und Tabellen, mit den politischen Plakaten und den Karikaturen aus dem Simplicissimus. Besonders zu loben ist aber die stilistische Gewandtheit und die ungewöhnliche Ausdrucksfähigkeit des Historikers. Im systematischen Teil diskutiert Schulze die Grundfragen, die der Entstehung und Entwicklung der Republik ihr charakteristisches Gepräge gaben. Er geht der Bedeutung der deutschen Mittellage in Europa nach, erörtert sehr eingehend die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen und ihre Auswirkung auf die Republik, um dann in den weiteren Abschnitten das parlamentarische System mit seiner fehlerhaften Verfassung und seinen lustlosen Parteien, aber auch die Einstellung der Militärs und der Beamten zu ihrem Staat zu beleuchten. Erst in Verbindung mit dem zweiten, dem chronologisch angelegten Teil, in dem Schulz die politische Geschichte zwischen der Revolution von 1918 und Hitlers Machtergreifung am 30. Januar 1933 abspult, wird die innere Logik des Republikzerfalls verständlich. Warum und woran ging nun aber die Weimarer Republik zugrunde? Eine kurze Antwort vermag Schulze auf diese Frage nicht zu geben. Denn der Zerfall der Weimarer Republik wurde nicht durch ein entscheidendes Ereignis herbeigeführt, sondern durch vielfältige wirtschaftliche und gesellschaftliche Gegebenheiten, die mit einer Vielzahl politischer Faktoren kollidierten. Für sich allein genommen hätte die Wirtschaftskrise ebenso wenig ausgereicht, Hitler an die Macht zu bringen, wie Brünigs Notstandverordnungen oder der Straßenterror von rechts und von links. Auch die monarchistischen Beamten wären dazu nicht in der Lage gewesen und ganz gewiss auch nicht die Bestimmungen des Versailler Friedensvertrages. Aber alle diese großen und kleinen Bremsklötze schufen ein Klima, in dem die Deutschen bald nicht mehr bereit waren, ihre Republik zu verteidigen. In ihrer geistigen und materiellen Not suchten sie nach Haltepunkten und griffen nach irrationalen Wunschbildern, die ihnen falsche Propheten vorgaukelten. Schulze fragt auch nach den Schuldigen, und da sind in erster Stelle die Politiker zu nennen, die alle mehr oder weniger versagt hatten. Auch die sozialdemokratischen Politiker, die sich lange als Bollwerk der Demokratie verstanden und im März 1930 ohne ersichtliche Not die Große Koalition platzen ließen, weil sie nicht zum Kompromiss bereit waren. Aber zu diesem Zeitpunkt stand die Erhaltung der Demokratie kaum noch zur Diskussion. Die Arena gehörte den Ideologien des Alles oder Nichts. Die Zahl der aufrichtigen Demokraten wurde immer kleiner, sehr zur Enttäuschung vieler Jugendlichen, die angeekelt dem Politiker den Rücken kehrten und den Scharen ins antidemokratische Lager abwanderten, wo ihnen ein neues, ein besseres Deutschland versprochen wurde. All das zeichnet Schulze in eindringlicher Weise nach. Er beschönigt nicht, sucht nicht nach Ausflüchten. Ihm geht es nur um die Rekonstruktion der historischen Wahrheit. Und diese Wahrheit, sie ist bitter, aber sie kann auch lehrreich sein. Und diese Chance sollten viele nutzen und dieses Buch lesen. Denn wer kann schon sicher sein, dass Bonn nicht doch Weimar ist? Links, rechts, links, rechts. Kennt ihr diese Töne? Links, rechts, links, rechts. Für Kommunesöhne. Links, rechts, links, rechts. Schaufeln wir das Grab. Hütet euch, ihr Roten, zählt euch an den Toten euer Schicksal ab. Denn eine Uniform, die imponiert den Arm. Von der gibt's keinen Sozialismus mehr. Lass das Proletenschwein nach Brot und Frieden schreien. Wenn das Signal kommt, rennt die Bande hinterher. Links, rechts, links, rechts. Lass die Spießer gaffen. Links, rechts, links, rechts. Unser sind die Waffen. Links, rechts, links, rechts. Schwarz, weiß, rotes Band. Lasst die Mütter klären, wir sind eure Herren und das Vaterland. Denn unsere Schlachtmusik schmeißt eure Republik mit einem Ruck, mit einem Zopf bis in den Dreck. Das ist uns eingedrillt und wer nicht gut gewillt, wird abgekillt und wir marschieren drüber weg. In den Krieg kommt fröhlich in diesen Krieg, bis alles in Scherben fällt. Wenn das ganze Volk dann auf der Strecke liegt, 3, 4, dann gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Die Ketten sind gesprengt. Der Vatertag hält. Im Augenblick tritt wieder Ordnung ein. Ordner der SA und der SS greifen mit ein. Ohne jede Gewalt weicht die Menge sofort diszipliniert zurück. In mustergültiger Disziplin und lässt die Züge wieder durch. Es ist nichts geschehen, verläuft alles geordnet. Wir sind nun herübergegangen in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, wie die Menge jubelt. Wir lassen ihn noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen. Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. In hellem Licht steht er am Fenster und blickt hinaus auf die vorbeimarschierende SA, auf die ungeheuren Menschenmassen, die ihm zujubeln. Bei ihm steht der Reichstagspräsident und Minister Göring. Bei ihm steht Minister Freck. Ein dauernder Jubel dringt herauf. Adolf Hitler steht mit todernstem Gesicht am Fenster. Er ist eben aus seiner Arbeit herausgerissen. Keine Spur von irgendwelcher Siegesstimmung oder dergleichen. Eine ernste Arbeitsstimmung, die auf seinem Gesicht liegt. Er ist nur unterbrochen worden und doch leuchtet es in seinen Augen über dieses erwachende Deutschland, über diese Massen von Menschen aus allen Ständen, aus allen Schichten der Bevölkerung, die hier vorbeimarschieren, Arbeiter, der Stern und der Faust, alle Klassenunterschiede sind verwischt. Es ist ein Bild, wie es vielleicht einmal gewesen sein mag, 1813, als es hieß, der König rief und alle kamen. Reportage vom Fackelzug am 30. Januar 1933, dem Tag, an dem Adolf Hitler von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden war. 25.000 uniformierte Hitler-Anhänger SA-SS-Stahlhelmeinheiten marschierten vom frühen Abend an bis Mitternacht durch das Brandenburger Tor an der Reichskanzlei vorbei, wo Adolf Hitler an einem Fenster die Ovationen entgegennahm. Eine legale Revolution, keineswegs eine nationalsozialistische Machtergreifung. Die nationalkonservativen Führungspolitiker wie von Papen, von Hindenburg oder Hugenberg wollten Hitler einrahmen. Wir haben ihn uns engagiert, hatte Franz von Papen im Januar 1933 gesagt, ein Zähmungskonzept, das kläglich fehlschlagen sollte. Wie er den Tag der Machtergreifung erlebte, berichtete Lutz Graf Schwerin von Grosig in einer Welt von Heute-Sendung über den 30. Januar 1933. Schwerin von Grosig war in Hitlers Kabinett als Reichsminister der Finanzen eingetreten. Am 30. Früh erhielt ich die Aufforderung, um 11.30 Uhr mich in der Reichskanzlei einzufinden. Ich fragte den Staatssekretär Planck, was in der Nacht passiert wäre und was los wäre. Planck sagte mir, die Verhandlungen sind gescheitert. Hitler ist bereits wieder zurückgefahren nach Weimar. Zu einer Regierung Hitler wird es nicht kommen. Es wird zu einer Regierung Papen kommen. Ich rief daraufhin Papen an, alles in den frühen Vormittagsstunden des 30. Und Papen sagte mir, lassen Sie sich durch solche Gerüchte nicht irre machen, das ist alles Unsinn, es ist zu einer Einigung gekommen, Hitler wird ernannt werden und ich wiederhole nochmal die dringende Bitte hin, wo ich es an Sie, in das Kabinett einzutreten. Ich fand mich um 11.30 Uhr im der alten Reichskanzlei, in der damals der Reichspräsident residierte, bis zur Fertigstellung des Neubaus, des Präsidentenpalais, pünktlich ein. Dort sagte mir der Amtsbote, ja, hier sind alle Löcher voll, es war kein Platz mehr für irgendein Zimmer. Eine der Räte hat dann Neurath und mich in sein Zimmer aufgenommen und im Zimmer daneben handelten Papen, Hitler und Hugenberg doch die letzten Bedingungen aus. Um 12 Uhr lief Meissner aufgeregt über den Flur, machte alle Türen auf und sagte, bitte, bitte, eilig, der Herr Reichspräsident ist sehr ungeduldig, er wartet schon jetzt seit einer halben Stunde, es soll ja die Vereidigung stattfinden. Wir fanden uns dann wieder im Zimmer des Reichspräsidenten, der die anwesenden Herren mit einer kurzen Ansprache begrüßte und dann las Papen, nicht etwa Hitler, die neue Ministerliste vor. Bevor die Vereidigung begann, ging ich zu Papen und sagte, ich habe ja überhaupt noch keine Möglichkeit gehabt, mit Hitler ein Wort zu sprechen und festzustellen, ob für meine Tätigkeit als Finanzminister die Voraussetzungen gegeben sind. Ich kann doch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen überhaupt das Amt antreten. Doch sagte ich, ja, da haben Sie recht, brachte mich zu Hitler. Ich habe damals mit Hitler dann ein paar Worte gesagt. Und da sagte ich, ja, an welche Voraussetzungen denken Sie? Ich sagte, ja, ich kann das jetzt hier nur stichwortartig sagen. An einen ausgeglichenen Haushalt, keine Währungsexperimente und Einhaltung der unter den vorigen Regierungen gegebenen Versprechungen. Hitler, der sehr abgespannt aussah, machte auf einem Gebiet, auf dem er nicht Bescheid wusste, einen beinahe verlegenen Eindruck und sagte dann, ja, ja, grundsätzlich stimme ich Ihnen völlig zu, aber ich weiß dazu wenig Bescheid. Wenden Sie sich doch bitte in dieser Frage gleich nachher an Göring. In dem Augenblick wurde schon vom Reichspräsidenten her berufen, bitte herzukommen, die Vereidigung beginnt. So ist mein Eintritt in die Regierung Hitler erfolgt. Und wie erlebten Sie dann den Abend des 30. Januar? Ich habe diesen Abend in der Reichskanzlei nicht mitgemacht, ich habe zu Hause gesessen. In Tageshelle getaucht. Ein wunderbares Bild. Ein Bild, was man so bald jedenfalls nicht wieder erleben wird. Diese gereckten Arme, das Heilrufen. Übrigens ist im Nebenzimmer auch der Stahlhelmführer. Ich schaue aus dem Fenster raus. Aber hinter verschlossenen Fenstern sieht sich seine Leute an. Immer noch stehen sie am Fenster. Die Stahlhelmer erheben auch die Hand zum Gruß, genau wie die SA. Es ist eine Einheit, auch die sich hier ausdrückt in einer Geste, in dieser einen Geste der aufgereckten, offenen, ehrlichen Hand des schaffenden Menschen. Das wollen wir hoffen, dass es so ist. Ich ging wie alle Tage ins Innenministerium. Die ganze Sachlage war schon sehr, sehr nervös. Hitler Reichskanzler. Riesige Aufregung, aber es war noch nicht so direkt gefährlich. Robert M. W. Kempner über den Tag nach der Machtergreifung. Kempner, Jahrgang 1899, Sohn eines Berliner Ärzte-Ehepaars jüdischer Abstammung, war als Beamter im preußischen Innenministerium beschäftigt bei Hitlers Machtantritt als Justiziar der preußischen Polizei. Und da ich annahm, dass die Leute dann zur Macht kommen, würde es mir an den Kragen gehen. Also wir haben da rumgesessen, an den ersten Tagen und nicht viel getan. Dann eines Tages hieß es, der neue kommissarische Innenminister, Herr Göring, kommt. Der hat uns versammelt, die höheren Beamten. Damals gab es noch nicht so viele höhere Beamten. In so einem Ministerium, das eine riesige Macht hatte und ganz Preußen hatte, gab es 30, 40 höhere Beamte. Versammelt bei Herrn Göring. Herrn Göring hat gesagt, das sind ja hier alles feine Leute, nicht faule Leute. Selbstverständlich werde ich mit denen zusammenarbeiten. Wenn einer nicht will, soll er mir einen Brief schreiben. Aber ihr seid ja, ich weiß nicht, welchen Ausdruck er gebraucht hat, ich gebrauche jetzt ein englisches Wort, gescreent schon durch das Papenregime, der hatte mich noch nicht rausgeschmissen, und wir werden dann schon weitermachen. Wir wussten, dass was passiert, und dieser Diels hatte schon mit ihm alles vereinbart und ihm gesagt, wer die faulen Köpfe sind, die mit SPD oder Demokratie oder ganz schwarzes Zentrum zu tun hatten oder Liga für Menschenrechte, all diese Untermenschen. Aber er sagte merkwürdigerweise sehr jovial, feine Leute. Und als ich auf mein Zimmer kam, war da ein Brief. Und ein Zettel. Bitte Personalchef anrufen. Ich wusste schon, ich will nicht sagen, mir hatte nichts Gutes, für mich war das ziemlich egal. Und der sagt, stellen Sie sich vor, Kempner, ich habe hier eine Liste, Zähne sollen verschwinden. Der war kein Nazi, der Mann. Zähne müssen raus, der Göring will sie nicht mehr sehen. Ich sage, also was machen wir nun? Beamter ist Beamter, Pensionsrechte, so einfach ist doch das nicht. Ne? Ja, Sie müssen aufschreiben, damals fing das schon an, ja, Sie müssen aufschreiben, welchen Parteien, Organisationen Sie angehört haben. Also bei mir Reichsbanner, SPD, weiß der Teufel nicht. Alles demokratische Sachen, republikanische Sachen, wie man damals sagte. Und dann fragt er Jans was Neues. Und da sollen sie auch antworten, wie ist das rassisch mit Juden? Ich sage, da schreiben sie gleich runter, ich werde Ermittlungen über meine Rasse einleiten, die ich nicht weiter einzuleiten brauchte und die ich nie eingeleitet habe. 14 Tage später oder 8 Tage später fingen die Leute ja an mit dem sogenannten Reinigung nach dem Berufsbeamtengesetz. Sozialdemokraten raus, Demokraten raus, katholische, zu sehr gefärbte Zentrumsleute raus, Juden raus, Halbjuden raus, was der Teufel war. Also dieser preußische Traum war zu Ende. Hitler und die NSDAP hatten sich keineswegs von ihren nationalkonservativen Steigbügelhaltern in ihre Politik der Gleichschaltung beirren lassen. In kurzer Zeit hatten sie die totalitäre Macht über den Staat. Den Reichstagsbrand Ende Februar 1933 nahmen die Nazis zum Vorwand, im Zuge der nationalen Erneuerung alle politischen Gegner, Angehörige der SPD, der KPD, Publizisten, Gewerkschafter, Christen, Künstler zu verhaften, zu ermorden. Die arische Reinrassigkeit, die Verfolgung und Vernichtung der Juden und die Lebensraumpolitik, das waren die zentralen Bestandteile von Hitlers Weltanschauung. Sie wurden, so der Historiker Wolfgang Michalka, zum Bewegungsgesetz des Dritten Reiches. Volk ist eine Gemeinschaft, dozierte der Staats- und Verwaltungsrechtler Ernst Forsthoff 1933, die auf einer seinsmäßigen, artmäßigen Gleichartigkeit beruht. Diese Doktrin bedeutete in letzter Konsequenz Vernichtung jedes Andersartigen, jedes Andersdenkenden. Wenn auch der Nationalsozialismus eine Volksbewegung war, so wird auch manchem Hitler-Anhänger dies so nicht bewusst gewesen sein. Viele werden es billigend hingenommen haben, viele waren davon überzeugt. Insbesondere auch davon, dass das Trümmerfeld beseitigt werden müsse, das der Marxismus in Deutschland angerichtet habe, wie Hitler 1933 in seiner Rede zur Machtübernahme sagte. Der Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg hat uns gerufen mit dem Befehl, durch unsere Einmütigkeit der Nation die Möglichkeit des Wiederaufstiegs zu bringen. Wir appellieren deshalb nunmehr an das deutsche Volk, diesen Akt der Versöhnung selbst mit zu unterzeichnen. Die Regierung der nationalen Erhebung will arbeiten und sie wird arbeiten. Allein sie kann nicht die Arbeit des Wiederaufbaus, der Genehmigung derer unterstellen, die den Zusammenbruch verschuldeten. Die Partei des Marxismus und seine Mitläufer haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, ihr Können zu beweisen. Das Ergebnis ist ein Trümmerfeld. Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von 4 Jahren und dann urteile und rechte uns. Hitlers Kabinett der nationalen Konzentration, das am 30. Januar 1933 von Hindenburg vereidigt worden war, schaffte in der Tat den wirtschaftlichen Aufschwung. Innerhalb von 3 Jahren, bis zu den Olympischen Spielen von 1936, als die Welt bei Hitler zu Gast war, war durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, insbesondere durch den Autobahnbau und durch private Bausubventionen, die Massenarbeitslosigkeit beseitigt, Vollbeschäftigung erreicht. Gleichzeitig war die Rüstung forciert worden, die 1935 schon als Konjunkturmotor eine größere Bedeutung hatte als die Arbeitsbeschaffung und die 1936, als der spanische Bürgerkrieg ausbrach, ihren ersten Probelauf zu bestehen hatte. Hitler unterstützte mit der Legion Condor Francisco Franco, der gegen die Republik geputscht hatte. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Schicken wir die Faschisten auf ihre Söldner ins Land. Jenseits der Grenzen steht Bomben gegen den Feind. Hoch über der spanischen Erde mit den Fliegern Italiens vereint. Wir sind deutsche Legionäre. Die Franco-Truppen standen vor Madrid. Es heulten plötzlich die Sirenen. Wir haben dann selbst gesehen, wie das Volk von Madrid mit Pickel und Schaufel, mit Handkarren und Sandsäcken

dieses Toben der Menschen, aber auch Menschen, die ihr Entsetzen nicht zurückhalten konnten, versuchten, die Nazis daran zu hindern, Scheiben zu zertrümmern. Da gingen ja auch Scheiben kaputt, die gar nicht den Juden gehörten, sondern die einfach nur mal unbeliebten Leuten oder die Kneipe, die ihnen zu teuer war oder was weiß ich, auch beiläufig mit fertig machten. Das habe ich auch miterlebt und Schlägereien natürlich dabei. Wenig Polizei, fast überhaupt kein Eingreifen der Polizei dabei. Und dann am nächsten Morgen die Pressekonferenz. Wir kamen in die Konferenz. Ich stand zufällig mit einigen Kollegen an dem Eingang am Fenster und wir unterhielten uns natürlich über die Sache. Zu diesem Eingang kam der Fritsche rein, bleich, und machte eine sehr klare Bemerkung: So geht das nicht. Es war zweifellos so, dass hier etwas geschehen war, was manche Nazis nicht mitmachen wollten. Nicht etwa, weil sie für die Juden eintreten wollten, sondern weil sie diese Art des Ereignisses als gefährlich für die allgemeine Stimmung im Lande betrachteten. Darauf waren sie ja immer aus. Die haben ja einen unwahrscheinlichen Sinn für Öffentlichkeitsarbeit gehabt. Dann war die Pressekonferenz, dann kamen die Weisen, wie man das zu behandeln hatte. Na, selbstverständlich waren die Juden schuld daran. Die hätten das ja alles provoziert, durch ihren Reichtum, durch ihre Besetzung sämtlicher Verwaltungsstellen, aller führenden Positionen in allen, auf allen möglichen Gebieten und in allen möglichen Berufen. Und so sollte denn kommentiert werden. Die Kommentare von damals, ich habe sie später einmal nachgelesen in den verschiedensten Zeitungen, sind doch noch recht differenziert gewesen und zeugen davon, dass die Presse sich noch einiges leistete um jene Zeit. Das war daher im Krieg natürlich ganz anders. Wusste man in der Reichspressekonferenz etwas von den Konzentrationslagern, beziehungsweise gab die Reichsregierung etwas darüber bekannt? Nein, sie gab nichts darüber bekannt. Aber gewusst hat sicherlich jeder davon. Ich halte das für eine der schlimmsten Verhaltensweisen nach dem Nazismus hier in Deutschland, dass alle Leute sagen, das habe ich nicht gewusst. Und sie haben sicherlich vieles nicht gewusst. Sie haben sicherlich viele Details nicht gewusst. Aber sie haben doch gewusst, dass die Leute verschwanden. Da wohnten wir in der Philippistraße in Charlottenburg. Und da drüben wohnt eine jüdische Familie. Und hier waren unsere kleinen Kinder und da waren deren kleine Kinder. Und die hatten zusammen gespielt. Und dann sah man den Wagen kommen und dann sah man die Frau und die Kinder da einladen. Und dass unsere Kinder fragen, was ist denn, wo fahren denn die hin? Ja, die verreisen, mussten wir dann schon sagen um sie. Und das hat man doch gewusst. Wohin gehen denn die? Warum kommen denn die nicht wieder? Naja, wir Journalisten wussten es natürlich in der Pressekonferenz. Allein schon durch die Berichte, die Kollegen mitbrachten, die zu irgendwelchen Aufgaben einmal nach draußen geschickt worden waren. Ich kenne da einen Fall und ich glaube, ich sollte Ihnen den ruhig sagen. Ein Kollege, Vertreter der Münchner Neuesten Nachrichten in der Pressekonferenz, Franz Geißler, ein bekennender Katholik, Mitglied der SS, SS-Offizier, wurde eines Tages beauftragt, zu untersuchen, was denn eigentlich in Radom, dem polnischen Radom, geschehen sei. Er kam zurück in furchtbarer Erregung, in einer furchtbaren Verfassung. Er erklärte, dass er nie wieder den Degen nehmen werde, den SS-Degen. Er habe gesehen und er habe festgestellt durch Zeugenaussagen, die unbestritten geblieben sind, auch von SS-Leuten Zeugenaussagen, wie man dort die polnischen jüdischen Kinder ermordet hat, die Frauen ermordet hat und die Männer ermordet hat. Die Kinder, kleine Kinder, gegen die Panzer geschleudert hat, dass sie tot waren, und die Frauen erschossen hat oder sie auch noch quälte. Es war eine furchtbare Situation, in der Franz Geißler das vor einer Reihe von Journalisten erzählte. Er war sehr mitgenommen und er hat das, glaube ich, nie in seinem Leben überwunden. Er ist dann bei einem Bombenangriff in München zu Tode gekommen später. Aber was er erzählt hat, haben die Kollegen mit angehört und bestätigt. Und es ist schrecklich, wenn man sich daran erinnert. Die nationalsozialistische Verfolgung und Ermordung der Juden war auch eingebunden in den NS-Sklavenstaat der Rüstungsproduktion. Nachdem Albert Speer, der 1946 vom Nürnberger Militärtribunal zu 20 Jahren Haft verurteilt, 1966 aus dem Spandauer Gefängnis entlassen worden war, befragten ihn Klaus Figge und Dieter Groh dazu. Wenngleich Speer Schuld eingestand, offenbarte er sich doch in seinen Antworten als der typische technokratische Nazi-Mitläufer und Täter. Eine Erklärung dafür, warum die Judenvernichtung möglich war. Speer war 1942 Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion geworden. Ich habe mir damals die Frage vorgelegt, warum Hitler sich für mich entschied. Es gab dafür keine andere Erklärung als die eines großen Vertrauens, dass ich nun in einem ungewöhnlichen Umfange erfolgreich war, überraschte mich und war auch für Hitler einer der Triumphe seiner Personenpolitik. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, wie notwendig es gewesen wäre, mich auf diesen Posten zu berufen. Er hat eines Tages sogar gesagt, ich wüsste nicht, wie ich ohne Speer den Krieg weiterführen könnte. Das Ziel meiner Arbeit war ganz einfach, möglichst viele Waffen und möglichst viel Munition den kämpfenden Truppen zur Verfügung zu stellen. Es gehörte zur Erziehung des Denkens, dem auch ich unterworfen war, die Umstände, die nicht auf meinem Gebiet lagen, zu vernachlässigen. Ich hatte zwar eingesehen, dass der Krieg nicht im Sinne Hitlers gewonnen werden kann, aber das heißt nicht, dass er total verloren sein musste. Der Krieg Hitlers war bereits vorweg entschieden, als Amerika in den Krieg eingetreten war und er Russland angegriffen hat. Denn von diesem Zeitpunkt an waren wir industriell hoffnungslos unterlegen. Und warum haben Sie denn dann überhaupt das Ministerium übernommen? Das ist eine naive Frage, denn ich war damals ein Anhänger Hitlers und wollte natürlich ihm helfen, so gut ich konnte. Das Einzige, was mich hätte daran hindern können, war meine Angst, der Aufgabe nicht gerecht zu werden. Aber auf der anderen Seite ist es auch im Kriege unmöglich, sich einer derartigen Aufgabe zu entziehen, selbst wenn man nicht mit dem Regime übereinstimmt. Ich möchte dabei daran erinnern, dass auch überzeugte Gegner des Regimes, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe, wie General Olbricht oder Stauffenberg, doch immerhin ihr Äußerstes getan haben, um die Wehrmacht mit den notwendigen Rüstungsgegenständen zu versorgen. Hier ist einfach die ganz elementare Frage im Spiele, dass ein Versagen der Rüstung die Soldaten an der Front wehrlos dem Gegner ausliefert. Aber die blutige Wirklichkeit sah doch andererseits so aus, dass Millionen von KZ-Häftlingen und sogenannten Fremdarbeitern ihr Leben ließen für das, was Sie, Herr Speer, ankurbelten, nämlich für die Verstärkung der Rüstungsindustrie. Das ist nur eine Teilwahrheit. Es lässt sich aus den heutigen Forschungen, besonders denke ich an die Arbeit von Brossard in der Anatomie des SS-Staates, klar ableiten, dass gerade nach 1942 die Bemühungen, das Leben in den Konzentrationslagern zu erhalten, um sie für die Rüstung nutzbar zu machen, ihnen bessere Ernährung und bessere Unterbringung zu geben, damit sie arbeiten können, bis dahin geltenden Politik der Wertlosigkeit des Lebens entgegengestellt wurde. Es ist eines der für mich unerklärlichen Dinge, dass die SS nicht befähigt war, organisatorisch das durchzusetzen, was sie auf dem Papier angeordnet hat. Ich habe neuerdings das Buch von Kogon, SS-Staat, gelesen und dadurch einen kleinen Einblick in das Chaos bekommen, das in der Organisation eines Konzentrationslagers gang und gäbe war. Wie viel wussten Sie denn überhaupt von der Realität der Konzentrationslager? Man muss hier unterscheiden zwischen den normalen Konzentrationslagern und zwischen den Lagern, die dazu bestimmt waren, Menschen in großer Menge zu vernichten. In beiden Fällen bemühte sich die SS, einen Schleier des Geheimnisses über die wahren Verhältnisse in diesen Lagern zu decken, aber es wäre falsch zu behaupten, dass dieser Schleier so dicht war, als dass ich nicht hätte durchsehen können. Ich nehme darüber hinaus an, dass mir auch noch zahlreiche andere Andeutungen zugekommen sind, die in einem Verdrängungsprozess mir nicht mehr gegenwärtig sind. Jedenfalls fühlte ich mich durch meine Untätigkeit in dieser Frage gerade gedrängt, dann in Nürnberg meine bekannte Erklärung abzugeben, dass ich mich für diese Dinge verantwortlich fühle. 6 Millionen Juden aus ganz Europa sind von den Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern umgebracht worden. Vor allem in den Vernichtungslagern im Osten, in Sobibor, Treblinka, Majdanek, in Auschwitz-Birkenau. Ein Auszug aus einem Zeitgenossengespräch mit Hermann Langbein aus Wien, der nach dem Spanischen Bürgerkrieg in Frankreich interniert, an die Gestapo ausgeliefert und dann nach Auschwitz deportiert, nach dem Krieg viel dazu beigetragen hat, dass der Auschwitz-Prozess in Frankfurt stattfinden konnte. Als ich nach Auschwitz kam, kam ich, bevor ich zum Standortarzt abgeordnet wurde, in die Schreibstube des Krankenbaus. Wir waren ja als Pfleger angefordert und deswegen kam ich gleich in den Krankenbau und das Personal. Und dort haben wir an 7 Schreibmaschinen in einer Tag- und in einer Nachtschicht, ich war in der Nachtschicht, nichts anderes als Todesmeldungen geschrieben. Das waren aber nicht die Meldungen derer, die unmittelbar bei der Ankunft vergast wurden. Über die wurden keine Meldungen geschrieben. Das waren meistens Juden. Das waren nur Juden und Zigeuner. Wir haben die Meldungen geschrieben nur von denen, die bereits im Lager waren mit einer Häftlingsnummer und dort gestorben sind oder gestorben worden sind. Und sie haben mich nach Birkenau gefragt. Ich war einmal einen Tag in Birkenau. Und zwar habe ich mir das verschafft, die Möglichkeit durch den Standortarzt, indem ich gesagt habe, man müsste irgendetwas nachschauen in der Schreibstube, irgendwelche Statistiken und so weiter, gab es Möglichkeiten, also dass ich mit einem Posten nach Birkenau geführt wurde und ich war im Zigeunerlager dort. Das Zigeunerlager wurde damals frisch eingerichtet, das war im Frühling 1943 und hatte die größten Todeszahlen damals. Ich habe mir im Zigeunerlager angeschaut, vor allem den Krankenbau. Ich bin da in die Baracke gegangen, in der auch die Frauen gelegen sind, die entbunden haben. Es sind ja ganze Familien von den Zigeunern ins Lager gekommen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe eine Frau gesehen, die hat nur vor sich hingesungen. Sie war wahnsinnig. Das war die einzige Glückliche dort. Ich habe nicht nur die Babys gesehen, sondern ich habe dann anschließend an die Baracke den Leichenraum gesehen. Ein Berg von Leichen, vor allem Kinderleichen. Und dazwischen waren die Ratten. Das war so der Eindruck von Birkenau. Und ich habe die Kamine mit den großen schwarzen Rauchfahnen gesehen. Und wenn der Wind vom Westen gekommen ist, dann hat man diesen süßlich faden Geruch verspürt, den das verbrannte Menschenfleisch macht. Das andere Deutschland befand sich während des Dritten Reiches entweder in der inneren Emigration, im Exil im Ausland oder saß im KZ. Karl von Ossietzky zum Beispiel im KZ Esterwegen. Grausam misshandelt, schwer erkrankt, so sah ihn Karl Jakob Burckhardt, der ihn 1935 in Esterwegen als Beauftragter des Internationalen Roten Kreuzes sprechen konnte. 3 Uhr Nachmittag, mitten auf dem großen Freiplatz zwischen den Baracken, sagte ich zu dem Kommandanten Standartenführer Loritz, jetzt wünsche ich Herrn von Ossietzky zu sehen und zeugenlos mit ihm zu sprechen. Loritz, hochrot im Gesicht, presste hervor, wen wollen Sie sehen? Wer ist das? Wir wissen es genau. Kein Häftling dieses Namens ist hier. Doch, er ist hier, falls er noch lebt. Wir wollen keine Zeit verlieren und dann lauter, falls er nicht mehr lebt, mache ich Sie persönlich verantwortlich. Jetzt schrie Lorik. Möglich, ausgeschlossen, ich weigere mich. Ein einziges Mal nun entschloss ich mich auch zu dem Kasernenhofton. Was ist das für eine verdammte Schweinerei, dass hier Befehle nicht durchgehen? Sie kennen Ihren Befehl. Ich sehe die Häftlinge, die ich zu sehen wünsche und spreche mit ihnen. Sie wissen, um was es geht. Mehr brauchte der Unteroffizier nicht. Schon lief einer aus dem Gefolge in die hinterste Baracke. Dann standen wir schweigend. Wieder schaute ich auf die Armbanduhr. 3 Minuten, 5, 10. Nach 10 Minuten kamen 2 SS-Leute, die einen kleinen Mann mehr schleppten und trugen, als heranführten. Ein zitterndes, totenblasses Etwas. Ein Wesen, das gefühllos zu sein schien, ein Auge verschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen. Er schleppte ein gebrochenes, schlecht ausgeheiltes Bein entgegen, reichte ihm die Hand, ja nicht ergriff. Melden, schrie Loritz. Ein unartikulierter, leiser Laut kam aus der Kehle des Gemarterten. Wer von Osjetski sprach ich ihn an? Ich bringe Ihnen die Grüße Ihrer Freunde. Ich bin der Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Ich bin hier, um Ihnen, soweit uns dies möglich ist, zu helfen. Nichts. Vor mir gerade noch lebend stand ein Mensch, der an der äußersten Grenze des Tagbaren angelangt war. Kein Wort der Erwiderung. Trat näher, jetzt. Jetzt füllte sich das noch sehende Auge mit Tränen. Lispelnd unter Schluchzen sagte er, nun danke. Sagen Sie den Freund nicht sein Ende. Es ist bald vorüber, bald aus. Das ist gut. Und dann noch ganz leise. Danke. Ich habe einmal Nachrichten erhalten. Einmal war meine Frau hier. Ich wollte den Frieden. Dann kam wieder das Zittern. Osjetski verneigte sich leicht in der Mitte des weiten, leeren Lagerplatzes. Machte eine Bewegung, als wolle er militärische Stellung annehmen, sich abzumelden. Dann ging er das eine Bein nachschleppend, mühsam, Schritt vor Schritt zu seiner Baracke zurück. Karl von Osjetski wurde kurz danach auf Druck der internationalen Öffentlichkeit und wegen der von der Deutschen Liga für Menschenrechte aus dem Exil betriebenen Kampagne, ihm den Friedensnobelpreis zu verleihen, den er 1936 für 1935 auch bekam, aus dem Konzentrationslager entlassen. Er war todkrank und starb am 4. Mai 1938 in Berlin, im Krankenhaus Nordend, wo ihn die Nazis interniert hatten. Widerstand leisteten auch Willy Bleicher, der spätere IG Metall-Bezirksleiter von Baden-Württemberg, und Eugen Gerstenmeier, nach dem Krieg CDU-Bundestagsabgeordneter und Bundestagspräsident. Der erste ein Beispiel für den sozialdemokratischen, sozialistischen, kommunistischen Widerstand, der zweite für den Widerstand um die Militärs vom 20. Juli 1944. Zunächst Eugen Gerstenmeier, der dem Kreisauer Kreis angehörte, dann Willy Bleicher. Der Verlauf der Geschichte hat bewiesen, dass zu Lebzeiten Hitlers ein anderes System, eine Wiederherstellung des freiheitlichen deutschen Rechtsstaats nicht möglich war. Infolgedessen musste Hitler umgebracht werden. Das war unerbittlich, und wer das nicht wollte, und es gab viele respektable Leute, die das zwar nicht gerade hochkantig ablehnten, aber doch auch gar nicht dazu zu bringen waren. Ich muss ausnehmen den Landesbischof Wurm und den Landesbischof von Bayern, von damals Meißer, die ganz klar, jedenfalls so etwa von 41, 42 abgesehen haben, ohne dass also gegen den Hitler etwas unternommen wird und er auf der Strecke bleibt, ist die Ablösung des Systems nicht durchzuführen. Nach dem gescheiterten Attentat am 20. Juli 1944, ein Attentat, das im Übrigen schon Jahre vorher von den Militärs eigentlich vorbereitet war, aber erst 1944 eben zustande kam, weil eben nur die Militärs Zugang hatten zum Führerhauptquartier, Wurden Sie dann verhaftet und Sie kamen vor den Volksgerichtshof? Was war das, wenn Sie heute zurückblicken, für eine Zeit für Sie? Ich muss ausholen und muss sagen, dass ich seit 1942, seit dem Angriff auf Russland, immer entschiedener auch im Kreisauer Kreis auf die sogenannte Gewalttat, wie man dort sagte, gedrängt habe, weil ich gar keine andere Möglichkeit sah. Mir gefiel es auch nicht, in ein Unternehmen verwickelt zu sein, das mit Mord beginnen musste. Das gefiel mir nicht, aber nicht meine Gewissenskultur stand zur Debatte, sondern das, was unbedingt und unerlässlich notwendig war. Kurz und gut, ich hatte dann immer wieder mit meinem Drängen auf das Attentat gesagt, ja, wir müssen aber selber bereit sein, damit anzutreten. Und wir haben gesagt, den Soldaten, den Militärs, haben wir gesagt, gut, wenn er uns braucht, in dieser oder jener Eigenschaft als Gehilfen, dann sind wir bereit anzutreten. Und ich selber habe auch für meine Person, dabei war die Frage, ob mir als Theologe das zugemutet werden könne, habe ich gesagt, nehmt darauf keine Rücksicht. Wir haben so oft gesagt, der Hitler muss weg, also müssen wir auch bereit sein, persönlich dafür anzutreten. Und danach dieser Erklärung, einer durchaus freiwilligen von mir folgend, wurde ich gebeten, am 20. Juli nachmittags auf dem Gefechtsstand von Stauffenberg im Oberkommando der Wehrmacht in der Wendlerstraße in Berlin doch zu erscheinen. Und als ich dorthin ging, war mir noch gar nicht bewusst, was ich eigentlich da machen sollte. Ich bekam dann von einem Generaloberst, jetzt ist mir im Augenblick der Name entfallen, der eigentlich für die vollziehende Gewalt im Fall des Gelingens zuständig sein sollte, bekam ich ein Ernennungsdekret ausgehändigt, wie ich in die Bendlerstraße dann kam, so nachmittags um 5, ein Dekret ausgehändigt, das mich zum Militärbevollmächtigten für das Gebiet des Reichsministeriums für kirchliche Angelegenheiten und weniger klar für das Gebiet des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung machte. Ich versuchte dann, das im Laufe des Abends verschwinden zu lassen, aber die zerrissenen Stücke wurden dann gefunden und brachten mich dann gleich noch in der Nacht vom 20. zum 21. Juli in einige Bredouille, die dann am anderen Vormittag weiterging. Wir wurden in der Nacht, als alles vorbei, Beck und Olbricht und Stauffenberg tot waren. Die sind in der Bendlerstraße erschossen worden. In der Bendlerstraße, im Hof des Bendlerblocks, wurden sie erschossen. Ich stand oben am Fenster, durfte aber nicht hinaussehen, weil verdunkelt war. Aber unten im Hof waren die Scheinwerfer der Autos völlig aufgeblendet. Nur die Fenster mussten alle geschlossen werden. Ich hörte, wie ich so am Fenster stand, schon gefangen, hörte ich ein paar Rufe, oder eigentlich nur einen Ruf, den ich gar nicht verstand, nur das letzte Wort verstand ich, das hieß Deutschland. Es war Klaus Stauffenbergs letzter Ruf, es lebe das heilige Deutschland. Ich ging in die Schweiz, ein Examen in die Schweiz. Ich war von 33, vom Januar 33 bis zum Mai 33, war in Deutschland illegal. Dann emigrierte ich auf Anweisung meiner Freunde nach der Schweiz. Waren Sie persönlich bedroht? Natürlich war ich persönlich bedroht. Es lag ein Haftbefehl vor, nicht wahr? Dem Haftbefehl habe ich mich dann entzogen durch entsprechende Warnungen, nicht? Und wenn ich mich in meiner Illegalität in Stuttgart erinnere, es waren Beseschockwirkungen, nicht? Da hingen die roten Fahnen raus, einen Tag vor dem 30. Januar. Und anderen Tags in diesen Arbeitervierteln, nicht wahr? Da waren dann die roten Fahnen mit Hakenkreiszeichen versehen worden. Das war eine große Enttäuschung. Und ich weiß sehr wohl, nicht wahr? Freunde oder Leute, die gestern noch Freunde waren, die haben sich dann abgewandt, wenn sie mich sahen. Oder sie haben 50 Pfennig gegeben, ich in die Hand gedrückt und das war schon böse. Und dann war das Übernachten war sehr, sehr schwierig. Nicht jeder fiel sich gefährdet, der mich aufnahm. Nicht? Dann hatten wir also, hatte ich jetzt nichts zu essen. Nicht? Dann ging ich ins Marienhospital und da haben mir die Schwester das eine oder das andere gegeben. Nicht? Aber ansonsten, es war ein elendes Dasein. Sie gingen also ins Exil nach Frankreich und in die Schweiz, haben Sie dann aber Kurierdienste gemacht, denn Sie kamen ja immer wieder nach Deutschland zurück. Ja, natürlich. Ich war in der Schweiz, in Schaffhausen, der Bürgermeister in Schaffhausen, das war ein KPU-Mann, das ist der Bringolf gewesen. Da haben wir also Kurierdienste gemacht. Ich bin dann wiederholt von der Schweiz über Singen nach Stuttgart und habe also Material in Stuttgart, das Bauernbuch und so weiter und so fort, also haben wir dorthin transportiert nach Stuttgart im Rucksack. Das war immer eine gefährliche Geschichte. 1934 wurden Sie dann verhaftet und vor Gericht gestellt. Ja. Ich wurde zu 3,5 Jahren Jugendgefängnis verurteilt. Irgendwie war 18 Monate in Untersuchungshaft in Stuttgart, in Bad Cannstatt. Und den Rest dann in Ulm, im Jugendgefängnis in Ulm, nicht wahr? Das war also der schlimmste Knast, den ich je erlebt habe, nicht? Auf was lautete die Anklage? Die Anklage lautete wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Und anschließend wurden Sie dann in, wie es damals hieß, Schutzhaft genommen? Schutzhaft genommen. Ich kam dann nach Weimar, beziehungsweise nach Buchenwald. Ins KZ? Ins Konzentrationslager Buchenwald, nicht? Da traf ich dann ein im Oktober 38. Worauf begründete sich Ihr psychisches und physisches Durchhaltevermögen? Darauf, dass der Faschismus auf Dauer nicht denkbar ist. Dass diese Welt auf die Dauer so nicht sein kann. Und dass es gar nicht wesentlich ist, sagen wir einmal, zu leben schlechtweg, sondern das Leben lebenswerter zu machen. Und ich habe sehr viel Lebenswertes in diesem KZ zu erleben vermocht, nämlich dieses Eingebundensein in die Kollegialität, in die Solidarität, in dieses unentwegte sich auseinandersetzen mit brutalen Geistern, mit Ganoven, mit Gauner, mit politischen Gangstern, was die SS nur einmal war und ist. Da vollzog sich ein Prozess, der sagte, so kann das nicht bleiben, das kann nicht die Maxime unseres Daseins sein. Der Zweite Weltkrieg war erst in seiner Anfangsphase, als Walter Mehring im französischen Exil das Gedicht schrieb, Marseille, Silvester 1940-41, in Memoriam. Ein Gedicht, das er in einer Zeitgenossensendung selber las. Heute können die Namen, die Walter Mehring in seinem Gedicht aufzählt, für alle Opfer des Dritten Reiches stehen. Marseille, Silvester 1940-41, in Memoriam. An meine Kammer, wo ich welk, pocht 12-mal an das neue Jahr, spricht zugig hohl, es war, hängt seinen Jahrkranz ans Gebälk, verblüht, von Lügenluft erstickt, erschlagen, von der Not geknickt. Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Mühsam, Poet und Prometheid, erdrosselt wie ein räudiger Hund, Ossietzky, den man so zerschund, dass er voltairisch lächelnd schied. Als man den Friedenspreis ihm bot, schloss er grad Frieden mit dem Tod. Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Es weht ein Blatt, kaum leserlich. Die Dummheit, die wir persifliert, die macht Geschichte, die regiert. Herzlichst Tucholsky, ohne mich. In Schweden, krank, doch unbekehrt, hat er den Schierlings trank, geleert. Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Ernst Toller, Freund aus Jugendland, bestimmt um Bühnen, Meetings, Zellen mit ernster Tollheit zu erhellen, löschte sich aus mit eigener Hand. In Übersee, weit ab der Schlacht, warum hat er sich umgebracht? Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Wo in der Welt wächst nun die Art von Stammtisch, nahe dem Luxembourg? Rechtspolitik und Linkskultur, die Josef Roth um sich geschart, von dessen Bart Weissagung troff, sich weise drum zu Tode soff. Welch edler Jahrgang reicher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Kurz vor dem Fall der Stadt Paris, wo ich nach langer Haft dich fand, besucht uns oft der Emigrant Ernst Weiss, der dort sein Leben ließ. Arzt, Dichter, mischt ihr Giftarznei, nahm sie beim ersten Hunnenschrei. Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Lessing, der Denker, Fehm gekillt, und Hasenclever, einst vernarrt in den Esprit, im Camp verscharrt von Frankreich, welch Komödienbild. Karl Einstein auf der Flucht erhängt, Olden vor Kanada versenkt, ein edler Jahrgang deutscher Reben nutzlos verschüttet ließ sein Leben. Doch Horvat, den ein Baum erschlug, damit solch Kleinod im Exil den Säuen nicht zum Fraße fiel, starb ganz er selbst, ein Satyrspuk. Die Türe knarrt, 12-mal pocht's an, die tote 11, der Sensenmann, der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. In dieser Kammer, wo ich welk, ich in Marseille, du in New York, wo ausgejätet und auf Borg und fruchtlos in Erinnerung schwelg, drauf warten, dass die Freundeself gelinde mir hinüberhelf, der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Wer mir ein Etwas noch vergönnt, weil Neujahr ist's, so sei's, ich könnt sturmläutend jeden Nervenstrang dich hautdicht, duftnah herbeschwören, dich atmen, tasten, schauen, hören. Dank einem rauschhaft heilenden Trank, aber der Wein, das ich genese, reift nicht, zerstört längst vor der Lese. Am 12. Jahrestag der Machtübernahme, am 30. Januar 1945, der Zweite Weltkrieg war längst verloren, forderte Hitler die Deutschen zur letzten Opferbereitschaft auf. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er deshalb seinen Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass sich jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf. Und ich erwarte vom Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen. Ich wende mich mit besonderem Vertrauen dabei an die deutsche Jugend. Indem wir eine so verschworene Gemeinschaft bilden, können wir mit Recht von den Allmächtigen treten und ihn um seine Gnade und seinen Segen bitten. Denn mehr kann ein Volk nicht tun, als dass jeder, der kämpfen kann, kämpft und jeder, der arbeiten kann, arbeitet und alle gemeinsam opfern, nur von dem einen Gedanken erfüllt, die Freiheit, die nationale Ehre und damit die Zukunft des Lebens ist. Wie schwer auch die Krise im Augenblick sein mag, die wird durch unseren unabänderlichen Willen, durch unsere Opferbereitschaft und durch unsere Fähigkeiten am Ende trotz alledem gemeistert werden. Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa und an der Spitze jene Nation, die seit 1500 Jahren Europa als Vormacht gegen den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird, unser großdeutsches Reich, die deutsche Nation. Das Grauen der letzten Kriegswochen auf deutschem Boden 1945. Mit Hitlerjugendeinsätzen an der Front, mit Flüchtlingselend und Endsiegparolen bis zum Schluss, wird unübertrefflich hörbar durch Ausschnitte aus dem Ton der vorletzten, überhaupt fertiggestellten Uferwochenschau vom 12. März 1945. In der vorgeschobenen Stellung einer Sturmgeschützabteilung. Auf dem Marktplatz von Lauban wird Dr. Goebbels von dem Befehlshaber einer Heeresgruppe, General Olaf Tschörner, begrüßt. Eine Kampfgruppe der Führer-Grenadierdivision ist angetreten. Dieser 16-jährige Hitlerjunge Wilhelm Hübner hat sich bei der Zurückeroberung von Lauban als Melder in den Reihen der Grenadiere hervorragend bewährt. Er erhielt vor wenigen Stunden das Eiserne Kreuz. Dr. Goebbels spricht zu den Soldaten. Auch in diesem Gebiet haben die bolschewistischen Bestien die schlimmsten Verbrechen begangen. Das viehische Treiben dieser Untermenschen jagt jedem anständigen Deutschen das Blut in die Schläfen. Das sind die Untaten der Verbündeten Roosevelts christlicher Soldaten. Mordtaten von einem grauenhaften Sadismus haben auch hier dem deutschen Soldaten gezeigt, dass es gegen diesen Gegner kein Wanken und keinen Pardon mehr geben darf. Eine an Ketten zu Tode geschleifte Frau. In Görlitz ruft Reichsminister Dr. Goebbels die deutschen Soldaten und Arbeiter zu unnachgiebigem Kampf gegen den bolschewistischen Feind auf. Dass unsere Soldaten, wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensive angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Tausende fielen noch zum Schluss. Hunderttausende gingen für viele Jahre in die Kriegsgefangenschaft. Als die Soldaten der Roten Armee nur noch wenige hundert Meter vom Bunkereingang an der Reichskanzlei in Berlin entfernt waren, beging Hitler Selbstmord. Der deutschen Öffentlichkeit, soweit es sie noch gab, wurde dies durch eine Lüge am 1. Mai 1945 bekannt gemacht. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Deutsche Wehrmacht, meine Kameraden, der Führer ist gefallen. Getreu seiner großen Idee, die Völker Europas vor dem Bolschewismus zu bewahren, hat er sein Leben eingesetzt und den Helden tot gefunden. Mit ihm ist einer der größten Helden deutscher Geschichte dahingegangen. In stolzer Ehrfurcht und Trauer senken wir vor ihm die Fahnen. Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger als Stabsoberhaupt und als oberster Befehlshaber der Wehrmacht bestimmt. Ich übernehme den Oberbefehl über alle Teile der deutschen Wehrmacht mit dem Willen, den Kampf gegen die Bolschewisten so lange fortzusetzen, bis die kämpfende Truppe und bis die Hunderttausende von Familien des deutschen Ostraumes vor der Versklavung oder Vernichtung gerettet sind. gegen Engländer und Amerikaner muss sich den Kampf so weit und so lange fortsetzen, wie mich in der Durchführung des Kampfes gegen die Bolschewisten hindern. So Dönitz. Die Kapitulation der deutschen Wehrmacht wurde am 7. Mai in Reims und am 8. Mai noch einmal in Berlin gegenüber der Roten Armee unterzeichnet. Alle Kampfhandlungen wurden am 8. Mai um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit eingestellt. Japan kapitulierte am 14. August. Wie viele Opfer hat dieser Krieg gefordert? Was sind seine Kosten gewesen? Hans Umbreit vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg. Nach den bisher bekannt gewordenen Schätzungen muss man von etwa 55 Millionen Toten ausgehen. Fast die Hälfte davon gehörte der Zivilbevölkerung an. 35 Millionen trugen gesundheitliche Schäden davon. Der deutsche Anteil, 6,5 Millionen Tote, 2 Millionen Kriegsbeschädigte im weitesten Sinn, 3 Millionen Vermisste, 9 Millionen Vertriebene, und diese Zahl erhöht sich noch um einige Millionen, wenn man die volksdeutschen Gruppen in Osteuropa mit einbezieht. Noch höher, nämlich bei 20 Millionen, liegen die Verlustzahlen der Sowjetunion, die mit Deutschland zusammen die höchsten Opfer in Europa zu beklagen hatte. Und die Kosten des Krieges? Die kann ich nur für Deutschland beziffern, und zwar mit vorläufig 670 bis 680 Milliarden Reichsmark. Aufgebracht wurde diese Summe, abgesehen von den üblichen Steuereinnahmen, zur Hälfte durch eine große Staatsverschuldung, zum Teil aber auch durch Beiträge der besetzten Gebiete und der verbündeten Länder. Letztere Leistungen sind bisher noch nicht bezahlt worden. Das macht, wenn man die Verzinsung einbezieht, jede endgültige Berechnung der Kriegskosten nahezu unmöglich. Uhr und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, den 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In Ostpreußen haben deutsche Divisionen noch gestern die Weichselmündung und den Westteil der Dritten Nährung bis zuletzt tapfer verteidigt. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals. Den 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. In Ostpreußen haben deutsche Divisionen noch gestern die Weichselmündung und den Westteil der Dritten Nährung bis zuletzt tapfer verteidigt. Herren der Heimat haben die Verteidiger der Atlantikstützpunkte, unsere Truppen in Norwegen und die Besatzungen der ägäischen Inseln in Gehorsam und Disziplin die Waffenehre des deutschen Soldaten bewahrt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast sechsjährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Wir brachten den Wortlaut des letzten Wehrmachtsberichtes dieses Krieges. Es tritt eine Funkstimme von 3 Minuten ein. Auszug aus dem letzten Wehrmachtsbericht vom 9. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende, die Wehrmacht gedachte in dieser schweren Stunde ihrer vor dem Feind gebliebenen Kameraden. kein Wort über das Grauen, mit dem die deutsche Wehrmacht Europa seit dem 1. September 1939 überzogen hatte, kein Eingeständnis von Schuld. Der 8. Mai 1945, der Tag der Kapitulation, der Tag der Befreiung Deutschlands durch die Alliierten, das ist der Ausgangspunkt des zweiten Teils unseres Hörpanoramas Geschichte im Rahmen des Südwestfunk-Sonderprogramms Radio Kultur, Kulturradio.